Ich sah in Lugano, Schweiz, junge Rabbiner sich durch die Viertel der Synagoge bewegen, wie auch in den eleganten Ghettos, in denen sie heute freiwillig leben, denn sie sind die wahren Herren der Stadt. Ihr seltsames Aussehen, wie verblutet, von einer milchigen Farbe mit roten, wulstigen Lippen, erwecken den Eindruck, als ob sie leblos, besessen von teuflischen Gedankenformen, Produkt eines schaurigen, kranken Hirnes seien. Schwarz gekleidet, wie noch vor kurzer Zeit die katholischen Priester, ahmten sie diese nach. Heute kleiden sie sich nicht mehr so, sondern haben die Rabbinertracht mit der des marxistischen Judentums und der Uniform der grauen Ameisen Mao Zedongs vertauscht. Der jüdische Tag der Versöhnung, ihr Osterfest, hat nichts mit einer Vergebung nach außen hin zu tun. Er bezieht sich auf sie selbst. Einer vergibt dem anderen. Jehova vergibt ihnen die an den Goyim begangenen Verbrechen. Sie können wieder von vorn beginnen. Trotz der großen Vorsicht, die die Juden walten lassen, damit ihre rituellen Morde nicht entdeckt werden, gibt es doch im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Beweise dafür. Die Inquisition hat sie gewissenhaft in ihren Archiven registriert. Es gibt Abbildungen und Aufzeichnungen jener Zeit, die es beweisen. In Ungarn 1509 wurde die Illustration eines Passover-Rituals aus der Stadt Bosinger wiedergegeben und am 11. März 1900 von einem Purim-Mord aus der Stadt Konitz. Ersteres wurde an einem Goyim-Jungen begangen und der zweite an der Person Ernst Winter. Die Abbildungen zeigen einen nackten Jungen auf einem Opfertisch, während eine Gruppe von vier Juden mit eingeführten Röhrchen in seine Wunden sein Blut aussaugen. Die andere ist die Zeichnung eines erstochenen Mannes, der von drei Individuen mit dem Kopf nach unten gehalten wird, während sein Blut in ein Gefäß fließt. 1932 gestand der Jude Moritz Meyer den Mord nach dem Purim-Ritual an Martha Kaspar. Er wurde nur zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Niederlage im letzten Kriege erlitten viele Deutsche diese Qualen. In Spanien haben Ramon Bau und José Hernández über dieses verbotene Thema geschrieben. 1905 glaubte Nilus, dass wir bereits in der Endzeit der Prophezeiungen uns befinden und dass sich die Pläne der Rabbiner erfüllen würden, weil die Schlange den unheilvollen Kreis geschlossen hatte. Wirklich, es fehlte nur noch wenig. Nilus schrieb: Es besteht kein Zweifel. Mit aller Macht und dem Terror des Satans nähert sich der siegreiche König Israels unserer nicht regenerierten Welt. Der König aus dem Blute Zions geboren, nähert sich dem Throne der universalen Macht. Es gibt ein Symbol, das dies anzeigt. Die Juden ersetzen bereits den siebenarmigen Leuchter durch den neunarmigen. So sicher fühlen sie sich schon, dass Herbert Hillel Goldberg, Autor eines in deutscher Sprache veröffentlichten Berichtes Haschivan, die Rückkehr, die Endzeit ankündigt und als Zeichen den neunarmigen Leuchter gebraucht. Sie haben bereits zwei der in Südamerika verlorenen Stämme wiedergefunden, die der Marane Menasseh ben Israel erfreut ankündigte. Noch fehlen einige. Und alle werden mit ihrem Messias, eine Karikatur von Kalki und dem wilden Heer Wotans, wiederkehren. Wie wir im Lauf dieses ganzen Werkes sahen, versuchen die Juden, sich die hyperboreischen Symbole und Mythen anzueignen, sie verzerrend und mit ihrem Gegenblut belebend, jedoch im umgekehrten Sinne. Im Rücken des Lichtes, wie der Schatten, den hier die weißen Götter projizieren. Es ist dies ein Mysterium und ein schauderndes Geheimnis. Der Prinz der Schatten erreicht, dass seine Anhänger sein Mysterium feiern und es bis zur letzten Konsequenz durchleben, ohne einen möglichen Ausweg. Die Juden in Spanien und in Amerika. Es ist viel über die spanischen Juden, besser gesagt über die Juden in Spanien, geschrieben worden. Grundlegende Werke darüber sind die von M. Kaiserling, nicht zu verwechseln mit dem Grafen Hermann von Kaiserling, und Amador de los Ríos im vorigen Jahrhundert, das von Cecil Roth, sowie das ausführlichste und vollständigste von Julio Caro Barroja. Alle diese Werke kranken an demselben Fehler. Sie sind parteiisch zugunsten der Maranen oder sie schieben den wahren Sachverhalt beiseite unter dem Vorwand der Unparteilichkeit und weiten Sicht, wie sie es zu nennen belieben. Caro Baroja wundert sich über die historische Tatsache des wesentlichen Widerspruchs zwischen den arischen nordischen Völkern und dem jüdischen Volk, der bis zu ihren Ursprüngen zurückreicht. Er findet in ihnen ähnliche Merkmale, wie zunächst das Nomadentum, den Monotheismus, was aber nicht stimmt, denn wir sahen, dass die Arier Polytheisten sind, und die Pflege der Reinheit des Blutes. Und hierbei bleibt er, denn es fehlt ihm an mythischer Kultur und Weisheit wie den meisten Spaniern und die wirkliche weite Anschauung, die es möglich macht, jenen grundlegenden Antigermanismus der eingeborenen Iberer zu überwinden, um verstehen zu können, was wir hier zu wiederholten Male erklärten: Die Juden haben sich seit Jahrtausenden Grundlegendes angeeignet, das den Ariern gehört, um es geschickt zu entkräften. Darum gibt es keine Ähnlichkeit, nur Raub und Verfälschung in Form und im Wesen sowie Polarisierung in den Zielen. Ein Spanier wird dies schwerlich annehmen, zumal sie zu behaupten wagen, dass die Westgoten ein fremdes Volk sind und Juden- oder semitenfreundliche Persönlichkeiten, wie Americo de Castro schreiben, dass als Volk bleiben die Westgoten und Hispano-Germanen außerhalb des spanischen Geschichtshorizonts. Was ist demnach Spanien? Der Neandertal-Mensch? Selbstverständlich haben nicht alle Spanier so gedacht, noch denken alle so. Selbst Pio Baroja hat eine andere Meinung als sein Neffe. Natürlich auch Quevedo. Wir werden noch darauf zurückkommen. Zunächst möchten wir das von Menasse ben Israel in seinem Buch Esperanza de Israel, also Israels Hoffnung, geschriebene zitieren, was der Marane Aharon Levi Montezinos im Jahre 1642 in Amerika entdeckt hat.